1. Eins tags, als Jesus das Volk im Tempel lehrt und die Gute Nachricht verkündet, nahörten sich die Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. 2. Sie fragten ihn, sagens, mit welcher Vollmacht du dies tust, oder wer dir dies Vollmacht gegeben hat? 3. Antwortet ihnen jedoch, ich mochte euch eben falls etwas fragen, sagt mir, for, kam die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? 5. Sie überlegten untereinander und sagten, wenn wir antworten, vom Himmel, word fragen, warum hat ihm dann nicht geglaubt? 6. Sagen wir aber, von Menschen, so word uns das ganz Volk steinigen, denn es ist übersüht, dass Johannes ein Prophet war. 7. Daraufhin antworteten Sie ihm, Sie wussten nicht, woher Sie kam. 8. Jesus sagt zu ihnen, dann sage ich euch nicht, mit welcher Vollmacht ich dies Tuesday 9. Danach begann dem Volk folgendes Gleichnis zu erzählen, ein Mann pflanzte einen Weinberg, verpackte ihn in Weingärtner und reist für lange Zeit in ein anderes Land. 10. Zur Erntezeit schickte einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs gaben, die Weingärtner aber schlugen ihnen schickten in mit leeren Handen zurück. 11. Schickte daraufhin einen weiteren Knecht, doch auch diesen schlugen und beschimpften sie und sandten in ein Gefängnis zurück. 12. Schickte noch einen dritten, diesen verwundeten sie ebenfalls und warfen in ausdem Weinberg hinaus. 13. Der Herr des Weinbergs überlegt, was soll ich tun? Ich werd meinen geliebten Sohn schicken, wie legt wer den sie vor im Respekt haben. 14. Als die Weingärtner in Jedoch sahen, berieten sie miteinander und sagten, das ist der Erbe, lasst uns in Toten, damit das Erbe uns gehort. 15. Sie warfen in ausdem Weinberg hinaus und toten in. Was word nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? 16. A word kommen, dies Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen übergeben. Als sie dies horten, sagten sie, das soll nicht geschehen. 17. Jesus sah sie und fragte, was bedeutet dann das geschriebene, der Stein, den die Bolut verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 18. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschellen, auf wenn aber dieser Stein fällt, den wird es ermalmen. 19. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester versuchten in derselben Stund, in festzunehmen, verchteten sich jedoch vor dem Volk, den sie erkannten, dass dieses Gleichnis auf sie bezogen hat. 20. Sie lauerten ihm auf und schickten Spione, die sich als aufrichtig Menschen ausgaben, in mit einer Aussage zu überführen, damit sie in der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern konnten. 21. Sie fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du richtig sprichst und lehrst und nicht nach dem Ansehen der Person erteilst, sondern den Weg Gottes wahrheitsgemäß lehrst. 22. Ist es unser Lord, dem Kaiser stuen zu zahlen oder nicht? 23. Aber, der ihr Hinterlist erkannte, sagt zu ihnen, 24. Seht mir einen Diener. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie antworteten, des Kaisers. 25. Daraufhin sagte zu ihnen, so geb dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. 26. Sie konnten in Angesichts des Volks nicht aufgrund seiner Wort überführen, und Sie waren über sein Antwort erstaunten schwiegen. 27. Es kamen aber einige der Sadduzer zu ihm, die behaupten, es gäbe kein Auferstehung, und fragten ihn, 28. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn der Bruder eins Mann stirbt, der ein Frau hat, aber kinderlos ist, soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder nachkommen zügen. 29. Nun gab es sieben Brüder, der erste heiratet ein Frau und starb kinderlos. 30. Der zweite nahm sie zur Frau, 31. Und der dritte benso, al sieben starben, one kinder zu hinterlassen. 32. Zu letzt starborch die Frau. 33. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein, die al sieben sie zur Frau gehabt haben. 34. Jesus sagt zu ihnen, die Menschen dieser Welt heiraten und werden beheiratet. 35. Diegenigen aber die als Werdegerechtet werden und jene Welt unden. Der Auferstehung von den Toten teilzu haben, heiraten werden noch werden sie verheiratet. 36. Denn sie können auch nicht mehr sterben, da sie den Engel gleich sind und son Gott sind, weil sie son der Auferstehung sind. 37. Das aber die Toten auferweckt werden, hat Mose bereits im Dornbusch angedeutet, als den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaacs und den Gott Jacobs nennt. 38. Wis jedoch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, den für in Leben all. 39. Einig der Schriftgelehrten antworteten, Meister, du hast gut gesprochen. 40. Denn sie wagten nicht mehr, im weitere Fragen zu stellen. 41. Aber fragte sie, why kann man behaupten, dass der Christus David's Sohn ist? 42. David selbst sagt J im Sambuch, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten. 43. Bisich den Feinde zu deinen Fassen lege. 44. When David in Also's Herr ernennt, why kann a Dan sein Sohn sein? 45. Warren das Gans Vok Zuhort, sagte zu seinen Jungen. 46. Hütet juk vor den Schriftgelehrten, die gern in Langen gewanden am Hergehen, begrussenjen auf offentlichen Platzen Scharzen, die Ehrenplatz in den Synagogen und die Bessenplatz bei Festmahlen Leiben. 47. Sie buten die Hauser der Witwen aus und sprechen zum Schein langer Gebiet, dies werden ein umso hartes Erteil empfangen.